Mittagspause, Frühstück, Lunchbreak. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Tag, ihr habt Radio Blau eingeschaltet hier in Leipzig und hört jetzt die Sendung Mittagspause. Ja, die mögliche Erkrankung mit diesen kleinen SARS-CoV-2-Erregern spielt ja nach wie vor eine große Rolle, auch im Alltag der Menschen in Leipzig, denn nach wie vor gilt ja diese Mund-Nasen-Schutzpflicht an vielen Stellen und die Ansteckungszahlen gehen deutschlandweit ja nach oben. In Leipzig und in Sachsen sind die Steigerungsraten von Neuerkrankungen relativ gering nach wie vor. Bisher gibt es in Leipzig insgesamt 732 Infizierte seit Beginn der Zählung, 3 mehr als am Vortag. Aktuell gibt es 2 Personen nur in stationärer Behandlung und 37 Infizierte und 96 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne und 756 Reiserückkehrer im Beobachtungszeitraum. Also bei denen weiß man nicht genau, ob was ist, aber sie sind noch unter Beobachtung. Bisher gibt es insgesamt 681 Infizierte, die aus Quarantäne entlassen wurden und insgesamt seit Beginn an 12 Todesfälle. Die Stadt Leipzig und die Leipziger Verkehrsbetriebe werden ab 1. September, also ab kommenden Dienstag, vorerst bei der Kontrolle der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln im Team agieren. Das ist auch so eine neue Entwicklung, dass die Maskenpflicht ja jetzt bundesweit ein bisschen einheitlicher geregelt ist und auch Verstöße dagegen kontrolliert werden sollen. Wie das Ordnungsamt mitteilt, ergibt sich die Notwendigkeit aus der ab 1. September geltenden Corona-Schutzverordnung des Freistaats Sachsen, die am 27. August 2020 veröffentlicht wurde. Nach der Infektionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die Umsetzung dieses Gesetzes und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständig. Und gemäß dieser Verordnung gelten dann ab 1. September, wie gesagt, die 3 wesentlichen Grundlagen zur Verhinderung von Infektionen mit dem Coronavirus auch künftig weiter, nämlich eben die Kontaktbeschränkungen, das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter zwischen Personen im öffentlichen Raum oder die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel. Und wie der Freistaat Sachsen am Dienstag mitgeteilt hat, wird ein Verstoß gegen die Maskenpflicht gemäß der sächsischen Corona-Schutzverordnung als Ordnungswidrigkeit verfolgt und kann ab dem kommenden Dienstag damit auch mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro geahndet werden. Dazu hat der Leiter des Leipziger Ordnungsamtes Helmut Loris gesagt: Um die Einhalt der Maskenpflicht konsequent zu kontrollieren, werden wir ab 1. September gemeinsam sogenannte Mischstreifen installieren. Die bestehen aus Kontrolleurinnen und Kontrolleuren der Leipziger Verkehrsbetriebe sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsamtes. Im Vordergrund und im Zentrum des Agierens stehen jedoch vor allem Hinweise im Sinne der Sensibilisierung für den Schutz der eigenen wie auch der Gesundheit Dritter mit den neuen Konsequenzen bei Nichtbeachtung eben diesen Bußgeldern. Ja, zur insgesamten Ausbreitung jetzt noch eine Nachricht. Das Robert-Koch-Institut hat eine Studie veröffentlicht, die Auskunft über das Ausbruchsverhalten des Covid-19-Virus gibt. Sobald im Zusammenhang nämlich eines Infektionsfalles eine oder mehrere weitere Ansteckungen auftauchen, wird da von einem Ausbruch gesprochen. Das RKI hat aufgeschlüsselt nach Infektionsumfeld erfasst, wo sich Menschen angesteckt haben. Dabei zeigt sich, dass die meisten Menschen sich im privaten Haushalt ansteckten. 3.902 Ausbrüche wurden dort bis zu untersuchten Datenstand registriert. Platz 2 belegen Senioren und Pflegeheime, da gab es 709 Ausbrüche. Auch am Arbeitsplatz finden Ausbrüche statt, 412 Ausbrüche wurden dort registriert und 402 Ausbrüche gab es in Krankenhäusern, 276 in anderen medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen und Reha-Kliniken. Insgesamt konnte das Robert-Koch-Institut 6.804 Ausbrüche einem Umfeld zuordnen. Vor dem Hintergrund dieser Gesamtzahl ergibt sich, dass eine deutliche Mehrheit, nämlich 57% der Ausbrüche im privaten Haushalt stattfinden. Platz 2 belegen dann Alten- und Pflegeheime mit 10%, auch am Arbeitsplatz mit 6% oder in Krankenhäusern mit 6% und anderen medizinischen Einrichtungen mit 4% fanden bisher relativ viele Ausbrüche statt, was eben auch in der Natur dieser Einrichtungen liegt als zentrale Anlaufstellen für medizinische Probleme. Des Weiteren zeigt sich, dass die Ausbruchsintensität aber auch nach Umfeld variiert hat. Bei manchen Ausbrüchen wurden mehr, bei anderen weniger Menschen infiziert. Hier zeigt sich, dass Ausbrüche im privaten Umfeld zwar am häufigsten vorkamen, dabei aber relativ wenige Menschen angesteckt wurden. Im Schnitt nämlich 3,2 weitere Personen, was natürlich auch daran liegt, dass das private Umfeld eben ein enges familiäres Umfeld ist wahrscheinlich. Am intensivsten fallen Ausbrüche hingegen in Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünften aus. Mit 199 Ausbrüchen kam das bisher zwar relativ selten vor insgesamt, im Schnitt stecken sich beim Ausbruch aber 20,8 Personen an. Auch in Alten- und Pflegeheimen und Seniorentagesstätten stecken sich im Schnitt rund 18 Personen je Ausbruch an. Also das liegt einfach in der Natur dieser Einrichtungen, die über Gemeinschaftseinrichtungen wie gemeinsame Küchen verfügen und wo auch eine gewisse Enge auf jeden Fall da ist in den Einrichtungen. Der Sächsische Flüchtlingsrat kritisiert die hohe Ansteckungswahrscheinlichkeit in geflüchteten Unterkünften und mahnt eine bessere Verteilung oder Schließung von zentralisierten Unterkünften an. Bei diesem Gedanken muss man ja auch vielleicht nicht stehen bleiben, wenn man an die vergangene Aussage erinnert, dass auch in Pflegeheimen das häufig vorkommt. Auch die großen und zentralisierten Pflegeheime werden ja durchaus anders, also dezentraler denkbar. Aber viele kleinere Pflegeeinrichtungen oder Senioren-WGs sind halt auch teurer im Unterhalt. Trotzdem wäre das vielleicht ein ganz guter Gedanke, halt da insgesamt eine größere Dezentralisierung von so zentralen Wohneinrichtungen anzustreben. In den Medien konnte man sich manchmal ein wenig überwältigt fühlen, ja in letzter Zeit, auch wie es auch mit diesen Zahlen vielleicht einem gehen kann, wenn es in den letzten Monaten doch einfach sehr häufig um Corona ging, ob das jetzt tägliche Pressekonferenzen sind, Berichte über die neuesten dramatisch schlechten Quartalszahlen irgendwelcher Unternehmen oder neue Regelungen und Gesetze. Corona war und ist aus den Medien nicht mehr komplett wegzudenken. Eine Disziplin, die ebenso etwas mit Viren und Seuchen zu tun hat, wurde dabei auch häufig überschattet, auch wenn sich aus ihr eigentlich etwas lernen lässt, nämlich die Medizingeschichte, die ist eine kleine Disziplin in den Sozialwissenschaften, die in den vergangenen Monaten selten ihren Platz an der Sonne bekommen hat, obwohl sie am Rande ja eben auch diese Pandemie als Gegenstand ihrer Forschungen hat. Und Radio Korax hat sich deswegen mit Dr. Philipp Osten unterhalten. Seines Zeichens ist er Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf und Leiter des Medizinhistorischen Museums Hamburg. Wie sich denn die letzten Monate medizinhistorisch betrachten lassen? Natürlich ist dabei auch von Interesse, was sein Fachgebiet, die Medizingeschichte, selbst in diesen letzten Monaten so getrieben hat. Also einmal ist es natürlich so, dass wir uns mit Seuchen so ein bisschen auskennen. Nicht, es ist ein relativ kleines Fach, die Medizingeschichte. In unserem Fachverband gibt es ungefähr 160 Mitglieder. Das sind die Lehrenden in diesem Fach. Und sehr, sehr viele haben jetzt Rede und Antwort stehen müssen, wie war denn das früher, ein Zeichen von Seuchen? Weil das natürlich viele Medienvertreter daran erinnert hat, was könnte man denn aus der Pest, aus der Zeit der Cholera und möglicherweise aus der Zeit der spanischen Grippe für Lehren aus diesen Seuchen ziehen? Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, das 1:1 umzusetzen. Wir sind natürlich Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaften, die sozialen Verhältnisse zu eruieren, sich anzugucken, wie sind Krankheitsbilder aufgenommen worden. Da gibt es Parallelen, aber wir müssen natürlich ganz klar und offen sagen, dass es methodisch völlig falsch wäre, eine akute Pandemie mit einer historischen zu vergleichen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die sozialen Verhältnisse halt völlig anders sind als im Jahr 1892, als die letzte große Cholera-Epidemie in Europa herrschte, oder gar das zu vergleichen mit den Zahlen der spanischen Grippe, wo diese Erkrankung auf eine hungernde Bevölkerung Ende des Ersten Weltkriegs stieß, bei der viele Menschen an Tuberkulose litten, eine Kranken- und Gesundheitsversorgung kommunal eigentlich kaum gegeben war und dann erst aufgebaut werden musste mit Beginn der Weimarer Demokratie. Und so hat man im Prinzip einen Blick auf eine andere Zeit, die man sozusagen nur als einen fernen Spiegel angucken kann. Einige Parallelen gibt es. Also was für mich natürlich total spannend war, war, dass gleich in Wuhan dann mit Rekonvaleszentenserum experimentiert wurde. Das war eine Therapie, die man sich ausgedacht hatte, beispielsweise für die Masern, aber auch für Typhus. In der Zeit, als man da eben noch keine Impfungen und keine vernünftige Therapie für hatte, dass man eben mit dem Serum von Genesenen die Kranken therapiert. Also solche Blicke bietet die Medizingeschichte. Im Prinzip, ja, diese wissenschaftliche Perspektive ist nicht das Vorherrschende. Das Vorherrschende sind natürlich die sozialen Veränderungen. Also es gibt ja wirklich viele Parallelen. Gleich am Anfang mit der Pestzeit ist es so, dass man eben halt solchen Cordons errichtet hat. Diese Vorstellung Lockdown, das ist etwas, was schon sehr, sehr alt ist. Nicht? Da braucht man nicht viel medizinisches Wissen zu. Man braucht auch nicht irgendwelche Hightech-Maßnahmen, sondern es sind schlicht und einfach strikte Anordnungen, die da gefällt werden. Und genau dieses Verhältnis zwischen Medizin und Wissenschaft und Öffentlichkeit, das ist etwas, was in unterschiedlichen Gesellschaften auch immer wieder unterschiedlich ausgehandelt werden muss. Also dieses Fach hat natürlich im Prinzip Expertise wirklich beisteuern können. Das ist auch im Vorfeld schon so gewesen, wenn man sich eben die epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts anguckt. Da haben die eben halt schon sehr, sehr früh eben halt schon vor dieser Pandemie einen Pandemieplan aufgestellt, der natürlich auf historische Erfahrungen rekurrieren muss. Und die letzte wirklich große weltweit umspannende Pandemie mit was wirklich Neuem, das war die spanische Influenza, nicht? Also die Grippe von 1918, die quasi von 1917 bis 1921 gewütet hat weltweit. Dieser Pandemieplan, den das Robert-Koch-Institut ausgearbeitet hat, der wird aber auch während der gerade akuten Pandemie natürlich auch angepasst. Schaut da die Medizinhistorie auch drauf? Ja, das ist das Weitere. Das wäre sicher, also bei mir in Hamburg gibt es ja ein medizinhistorisches Museum und wir haben gleich dazu aufgerufen, die Corona-Objekte zu sammeln. Also die Dinge zu sammeln, die einen im Privaten als paradigmatisch für diese Pandemie vorkommen. Das können Briefe von den Lehrerinnen und Lehrern sein, das können Kinderzeichnungen sein, das können apostrophäische Zeichen sein, also sozusagen so Dinge, mit denen man die Pandemie abwenden möchte. Neulich stand ich an der Ampel und da war so ein riesengroßer amerikanischer Straßenkreuzer, der hatte so ein riesen gehäkeltes Coronavirus an seinem Spiegel hängen. Das ist natürlich irgendwie wie früher vor 150, 500 Jahren eine Votivgabe, wo ein Herz gezeigt wurde bei jemand, der Herzschmerzen hatte. Das kriegte der dann geschenkt als Abwehr dafür, dass er diese Krankheit hatte. Sowas machen wir heute natürlich spielerisch und lächeln darüber, aber die Frage ist, ob die Leute das damals nicht genauso augenzwinkernd auch gesehen haben. Ja, es ist wirklich ganz, ganz interessant, diese Objekte zu sammeln. Es ist ja im Prinzip eine ethnologische Arbeit, nicht? Sich anzugucken, wie gehen Leute mit dieser Seuche in der Gesellschaft um. Und da gibt es tolle Zeugnisse. Wir haben im Museum selbst natürlich so ein paar Hinterlassenschaften aus der Cholera-Epidemie, wie halt so eine leere Flasche Desinfektionsmittel, da natürlich noch eine Glasflasche. Und leere Desinfektionsmittelbehältnisse, die waren irgendwie in dieser ersten Zeit, wo das ja Mangelware war, auch ein Zeichen dafür. Aber jetzt das Signet ist die Maske. Und meine Kollegin in Ingolstadt, Maria Rüsinger, die dieses Deutsche Medizinhistorische Museum da leitet, die hat so eine Initiative gestartet, alle Masken zu sammeln. Und dann gibt es eine ganz tolle Website, die heißt Corona-Archiv. Das sind Historikerinnen und Historiker aus vielen unterschiedlichen Ländern, die sich da zusammengetan haben zu so einer Initiative. Und die rufen auch dazu auf, eben halt Filme, Bilder, auch Objekte zu sammeln, aber vor allen Dingen Fotografien von Objekten, die Leute da auf diese Internetseite stellen können. Und so hat man ein großes Archiv. Und die Software, auf der das basiert, ist im Prinzip die Software, die damals initiiert worden ist, um Holocaust-Survivors die Möglichkeit zu geben, Dokumente einzustellen und über ihre Geschichte zu berichten. Und das ist eben Open Source gegangen und auf diese Art und Weise benutzt man dann das. Ja, ich hätte noch eine Nachfrage, nämlich haben Sie gerade den Begriff der Votivgabe verwendet. Könnten Sie das kurz erklären? Votivgaben sieht man manchmal in Kirchen. Das ist bis ins 18. Jahrhundert hinein üblich gewesen, dass man, wenn man darum gebetet hat, von einer Krankheit verschont zu werden oder wenn man für einen Angehörigen gebetet hat, dass man in die Kirche ein kleines quasi Amulett gebracht hat, also ein Abbild des erkrankten Organs. Wenn jemand eben halt ein Geschwür am Bein hatte, dann war das ein in Silber gepresstes Bein, ein kleines Element, oder es war ein Herz, oder es waren andere Dinge, wie man sich sozusagen etwas vorstellte, wie ein Organ aussah. Und das sind sogenannte Votivgaben. Und ein apostrophäisches Zeichen, das ist ein Zeichen zur Abwehr von Übel. Beispielsweise weit verbreitet, nicht, ist die Knoblauchzehe, die Vampire abhalten soll, die also sozusagen quasi in Verbindung mit dem Übel steht und es damit abwenden soll. Das ist etwas überspitzt, habe ich so dieses Gebamsel am Rückspiegel dieses amerikanischen Straßenkreuzers genannt, was eben ein gehäkeltes Coronavirus war. In der Vergangenheit haben viele verschiedene Erdteile und viele verschiedene Regionen ja auch unterschiedlich reagiert, jetzt in den vergangenen Monaten, und auch unterschiedlich schwere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verhängt. Und wir haben es jetzt ja mit einer Weiterführung, mit einer andauernden Weiterführung verschiedener Eindämmungsmaßnahmen zu tun. Gibt es da auch historische Parallelen, dass verschiedene kleinere Maßnahmen weitergeführt wurden, die ja jetzt nicht unbedingt direkt was mit Lockdown zu tun haben? Wir können uns ja momentan noch frei bewegen, aber es gibt trotzdem noch Einschränkungen, was die Versammlungsfreiheit angeht oder einfach nur die Maßnahme, dass man im Einkaufszentrum eine Maske tragen muss. Also wenn Sie sich Asien ansehen, dann ist das ja durchaus oft üblich, Masken zu tragen, wenn man eine Schnupfnase hat. Ich habe vorher in Heidelberg gelebt. Das ist ein Ort, wo ganz häufig Touristen aus Asien sind. Und es gehört da einfach zur Höflichkeit dazu, dass man, wenn man eine Erkältung hat, eben halt eine solche Maske trägt. Die Leute sind früher, weil man das hier nicht kannte, immer beargwöhnt worden. Weswegen tragen die jetzt Masken? Jetzt wissen wir warum. Und die Frage ist, ob das hier sich auch einbürgern lässt. Nicht? Also Gebot der Höflichkeit, sozusagen die Leute die Hand vor den Mund zu halten beim Husten, was, wie man weiß, ja nicht so besonders sinnvoll ist. Man muss das eben in die Ellenbeuge hineinspucken. Es ist etwas, was bleibt. Auf der anderen Seite gehen solche Sachen aber auch verloren. Es ist beispielsweise vor 100 Jahren üblich gewesen, dass man Tuberkulosekranken ein blaues Behältnis geschenkt hat mit einem Deckel drauf. Das war der sogenannte blaue Heinrich. Da sollten die reinspucken, damit sie ihr Sputum nicht überall verteilt haben und sich daran dann wieder neue Leute an Tuberkulose anstecken sollten. Dieser blaue Heinrich war total bekannt. Es gibt eine Zille-Karikatur. Also Zille ist dieser Zeichner, der das Berliner Milieu um 1900 karikiert hat. Und diese Zeichnungen sind oft super krass, weil sie das Elend der Bevölkerung darstellen. Und da sieht man eine lange Schlange von Menschen, die vor einer Armenküche stehen. Und als erster, der rauskommt, ist das ein kleiner Junge, der so einen Henkelmann hält, also seine Suppe schon bekommen hat. Und einer aus der Schlange fragt denn, was gibt's denn, Kleiner? Und der Junge antwortet, blauen Heinrich, weil er meint, dass also sozusagen diese Suppe aussieht wie ja der Auswurf von Tuberkulosekranken. Dass es die Karikatur gibt, zeigt uns, dass dieser Begriff blauer Heinrich, der heute völlig unbekannt ist, allgemein bekannt war damals. Es gab richtig Kampagnen, dieses Spucken den Leuten abzugewöhnen. Ich weiß nicht, es ist tatsächlich so, dass in der DDR bis zur Wende und auch noch ein bisschen darüber hinaus das üblich war, eben halt das Weitspucken lässig sozusagen in die Ecke, aber trotzdem möglichst weit. Das hat sich relativ lange gehalten. Im Westen war das so vielleicht 20 Jahre vorher vorbei, aber es war sozusagen Teil der Jugendkultur über Jahrzehnte hinweg. Auch das ist sozusagen als Teil von Hygienemaßnahmen verschwunden. Um zu einem anderen Aspekt zu kommen, in den Medien viel zitiert ist ja die Wirtschaft momentan, die gelitten hat aufgrund der Pandemie, und gerade auch verschiedene spezielle Branchen, gerade kleinere Unternehmen und Selbstständige in den Epidemien, die Sie angesprochen haben in den letzten Fragen, muss es dann ja sicher auch solche Einbrüche gegeben haben. Wie haben die sich damals geäußert? Kam es auch damals zu wirtschaftlichen Umwälzungen? Tatsächlich, diese wirtschaftlichen Umwälzungen hat es immer gegeben. Egon Friedell beispielsweise, der lässt ja seine Kulturgeschichte der Neuzeit mit der Pest beginnen, weil er sagt, es hat so große wirtschaftliche Umwälzungen gegeben, allein dadurch, dass so viele Menschen verstorben sind. Die wirtschaftlichen Umwälzungen sind natürlich bei den Pandemien in der Zeit davor vor allen Dingen dadurch erfolgt, dass die Menschen gestorben sind oder krank waren. Nicht? Also ein Proletarier kann sich ja, weil er von der Hand in den Mund lebt, dann nicht mehr ernähren. Also die Leute verhungern, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Sie haben kein Dach mehr über dem Kopf. Das ist also etwas, was eine Rolle spielt. Die andere wirtschaftliche Umwälzung, die natürlich eine Rolle spielt, jetzt vor allen Dingen hier bei uns, sind die Gegenmaßnahmen. Nicht? Also der Lockdown, die Verhütungsmaßnahmen, die haben wirtschaftliche Konsequenzen, weil ganz klar die Pandemie selbst noch viel größere wirtschaftliche Konsequenzen haben würde. Es gibt eine ganz spannende Medaille von 1714. Das ist die Zeit, als die Pest gerade vorbei war in Hamburg. Und Hamburg hat diese Medaille prägen lassen, wichtig, aus Gold. Und auf der einen Seite ist der Tod zu sehen, der die Stadt verlässt. Die Bevölkerung kommt wieder. Und auf der anderen Seite ist ein Bienenkorb zu sehen. Und da schwirrt es wieder eifrig. Und der Tenor der Medaille ist, die Pest ist vorüber, der Handel blüht auf. Man gedenkt nicht der Toten, sondern man macht deutlich, jetzt ist wieder Handel zu treiben. Also das kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht und wer so eine Goldmedaille prägen kann. Aber bei der wohlhabenden Bevölkerung ist das natürlich diese wirtschaftliche Erwägung etwas, was tatsächlich auch eine große Rolle spielt. Wir sehen auch unterschiedliche Konjunkturen beim Wohnen, nicht? Also wir haben beispielsweise nach der Zeit der Cholera sind die wohlhabenden Leute aus der Stadt gezogen. Es wurden die S-Bahnen gebaut und man hat diese noblen Vororte in einigen Städten, in denen eben halt die großen Villen stehen. Und da haben die Menschen in den Sommermonaten gewohnt, weil die Sommermonate als besonders ungesund galten. Da verdirbt die Nahrung und das Wasser. Und da zieht man dann raus mit der Familie, wenn man es sich leisten kann. Ja, und auch in der Politik hat eine solche Pandemie jetzt natürlich Auswirkungen gezeigt, egal ob wir in die USA schauen, nach Weißrussland oder auch nach Deutschland hier bei uns. Ich habe in der Online-Ausgabe deutscher Medienangebote häufig gelesen, dass die, in Anführungszeichen, Pandemie den Populismus entlarven würde. Finden sich dazu auch historische Parallelen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr interessante Frage. Der Populismus spielt natürlich in Pandemiezeiten eine große Rolle. Populär ist ja das, was große Verbreitung findet. Und etwas, was die Leute bedroht, darüber wollen sie informiert werden. Wenn wir uns die Cholera angucken, da entstehen massenhaft Cholera-Schriften, die in all möglicher Form Behandlungsmethoden, Präventionsmethoden, aber auch politische Ratschläge erteilen. Nicht? Also wen soll man jetzt nicht ins Land lassen und so weiter. Also dementsprechend die, die publizistisch die Möglichkeit haben, etwas herzustellen und etwas zu verbreiten, die tun das dann und das wird dann besonders gerne genommen. Der Absatz von Zeitschriften ist in Krisenzeiten natürlich immer generell größer. Wenn wir uns jetzt all die anderen Medien angucken, dann spielt das da natürlich auch eine große Rolle. Und wir sehen ja, dass es tatsächlich populären Ideen Vortrieb leistet. Das sehen wir aktuell. Und das haben wir natürlich früher auch in den unterschiedlichen Pandemien gesehen. Das Interessante ist jetzt, dass allerdings ja auch relativ komplexe wissenschaftliche Inhalte Konjunktur haben. Wenn Sie sich die Radiolandschaft vor einem Jahr angucken würden, da wäre niemals irgendein Virologe länger als 3:30 zu Wort gekommen. Und niemals hätte man irgendeinen Professor wie Herrn Drosten halbstündige Podcasts machen lassen, wo er komplexeste Dinge einfach darstellt, aber im Prinzip genauso einfach, wie er das auch in einer Vorlesung tun würde. Das hätte man einem allgemeinen Publikum nicht zugetraut. Also viele Medien haben dann erst gelernt, dass man auch komplexe Inhalte verbreiten kann. Das geht jetzt für Radio Koax nicht, das haben sie vorher schon gemacht. Aber sehr, sehr viele öffentlich-rechtliche Medien sind ja so zugeschnitten, dass sie denken, die Leute sind irgendwie blöder als sie, was schlicht und einfach nicht der Fall ist. Ja, die Leute hören sich das alles genauso gerne an, wenn sie eben auch nicht Medizin studiert haben oder in der Pflege arbeiten. Deswegen, das mit dem Populismus ist natürlich schon eine Frage. Man hört natürlich mehr hin. Also Trump ist vorher genauso Populist gewesen und ist genauso gehört worden. Nur jetzt gibt er eben seinen Senf auch noch zu Covid ab. Und was natürlich als besonders eklig angesehen worden ist von Kolleginnen und Kollegen und Freunden in den USA, waren diese täglichen Pressekonferenzen, die er zu einer bestimmten Zeit abgehalten hat, wo er den größten Unsinn erzählt hat. Aber alle haben zugeguckt bei dieser Reality-TV-Show, weil das natürlich auch irgendwie spannend war, wie dekonstruiert sich der Mann. Deswegen, Ihre Frage ist komplex und ich glaube, mit dieser Antwort bin ich da nicht abschließend zu Ende, sondern darüber kann man noch sehr nachdenken. Quito, 8. März 2020, Weltfrauentag. Die Radiomacherin Mariana Canellos sammelt Eindrücke und Stimmen auf den Straßen der ecuadorianischen Hauptstadt. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass es für lange Zeit die letzte große Demonstration in dem Andenland werden würde. Nur einige wenige Infektionen mit dem Coronavirus sind damals in Ecuador bekannt. Aber die Ausbreitung verläuft rasant. Bereits einige Wochen später verhängt die Regierung eine Ausgangssperre. Da ist Mariana längst zurück in Puyo, einer Kleinstadt im Amazonas. Und hier fühlt sie sich anfangs ziemlich sicher. Wir hätten nie gedacht, dass das Virus uns erreichen würde. Wir dachten, dass wir hier im Amazonas sicher seien und dass ein Virus aus dem fernen China es nie so weit schaffen würde. Anfang April sind in Ecuador zehntausende Menschen an Covid-19 erkrankt. Das Gesundheitswesen kollabiert. Die Reaktion der in Städten lebenden Indigenas? Rückzug aufs Land. Auch Mariana bereitet alles für eine Reise in ihr Heimatdorf Sarayaku vor, das tiefer im Regenwald liegt. La idea era ir, sí, a Sarayaku con toda mi familia. Die Idee war, mit meiner ganzen Familie nach Sarayaku zu gehen, um im Dschungel Zuflucht zu suchen. Aber es war zu spät. Die Gemeinde, der Dorfvorsteher und die Schamanen hatten bereits den Zutritt verboten. Zu ihrer eigenen Sicherheit konnten wir also nicht dorthin und so sind wir in der Stadt, in Puyo, geblieben. Von diesem Tag an verbringt Mariana viel Zeit mit Messenger-Diensten und sozialen Medien. Ähnlich läuft es in Sarayaku. Dort gibt es zwar keinen Handyempfang, aber einen satellitengestützten Internetzugang. Auf diesem Weg wird anfangs auch die Notversorgung koordiniert. Und Mariana produziert mit ihrer Kollegin Hichun einige Podcast-Episoden von Remando. Guichi, Haguichi! Wearmi, Wearharam! La canoa nos espera! Das Programm informiert vor allem Frauen, wie sie sich vor Corona schützen können. Wir sprachen in der Sendung auch über traditionelle Medizin, wie zum Beispiel Vayusa-Tee und viele weitere Heilpflanzen unseren Geist und unsere Abwehrkräfte stärken. Außerdem informierten wir uns bei den Leitern der örtlichen Gesundheitsämter und berichteten dann, wie viele Menschen in den Gemeinden der Region erkrankt waren. Unsere Hörerinnenschaft wuchs schnell. Doch dann steckten sich auch Menschen in der Gemeinde Union Basse, von wo aus wir unsere Sendung produzierten, mit dem Virus an. Und so musste das Radiostudio schließen und wir mit Remando aufhören. Mitte Juni werden trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auch in Sarayaku, mitten im ecuadorianischen Regenwald, erste Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Doch gerade als es darum geht, Hilfe zu koordinieren, setzen heftige Regenfälle und Hochwasser der indigenen Gemeinde schwer zu. En un principio se tuvo muchas dificultades con el internet allá, porque por tantas lluvias las antenas cayeron. Zuerst gab es viele Schwierigkeiten mit dem Internet, weil wegen dem vielen Regen die Antennen runterfielen. Es war kompliziert, in Kontakt zu bleiben. In der Stadt forderten wir jeden Tag mehr Hilfe wegen des Hochwassers und dem Covid-Notstand an. Nach und nach reagierte das Gesundheitsministerium und auch der Selbstverwaltung in Sarayaku und der ecuadorianischen Konföderation der Amazonas-Indigenas, CONFENAI, gelang es, sich zu reorganisieren. Diese Art der Hilfe ermöglichte es, dass die Familien nun wieder angemessen versorgt werden und Zugang zu traditioneller Medizin haben. Die Geschichte Sarayakus ist kein Einzelfall. Der eingeschränkte Zugang zu Informationen und Kommunikationsmitteln ist im Amazonas ein generelles Problem. Viele abgelegene Gemeinden haben gar keinen Zugang zu elektronischen Medien. Das kann in Corona-Zeiten schnell zu Versorgungskrisen führen. Tausende Kilometer östlich von Sarayaku im brasilianischen Bundesstaat Pará tüftelte die Umweltorganisation ISA schon lange vor Corona an Wegen, im dünn besiedelten Regenwald digital besser kommunizieren zu können. Francis Naudo Lima sucht als Berater dutzender indigener Gemeinden ständig nach neuen Technologien, die für alle Bewohnerinnen zugänglich sind. Nas comunidades com quem a gente trabalha diretamente, né? Eu trabalho com as populações extrativistas, das reservas extrativistas aqui da Terra do Meio, né? Wir arbeiten vor allem mit Bevölkerungsgruppen, die im Schutzgebiet Teja do Meio nachhaltig den Wald bewirtschaften. In der Region sind CB-Funkgeräte das wichtigste Kommunikationsmittel. Die Menschen nutzen Amateurfunkfrequenzen. Und im vergangenen Jahr haben wir es außerdem geschafft, 3 Internetzugänge zu schaffen. Auf diese Weise ist ein Kommunikationsnetzwerk entstanden, das Amateurfunk und Internet umfasst. Und dafür entwickeln wir auch bestimmte Inhalte, um über Covid-19 zu informieren, über Schutzmaßnahmen und alles, was nötig ist, um eine verheerende Ausbreitung in den Gemeinden zu verhindern. War es per CB-Funk früher nur möglich, abwechselnd Sprachnachrichten auszutauschen, hat ISA in Kooperation mit Medienaktivisten der mexikanischen NGO Rizomatica im vergangenen Jahr eine wichtige Neuerung entwickelt. Sie heißt Hermes. Auf der Trägerfrequenz der CB-Funkgeräte können dank der Hermes-Technologie auf Kurzwelle nun auch digitale Daten ausgetauscht werden. Fotos, Audios, Dokumente. Zwar sind die Übertragungsraten geringer als in Wi-Fi-Netzen, dafür ist die Reichweite von mehreren hundert Kilometern unschlagbar. Und die robusten, solarbetriebenen Geräte bieten einen verlässlichen Kommunikationskanal, erklärt Hermes-Entwickler Hafa Eugenis. Ich denke, Hermes ist ein perfektes Kommunikationsmittel, gerade in Notfallsituationen wie Covid. Es wird hier bereits gut genutzt und bietet zudem ein großes Potenzial für alle Situationen, wo bestehende Kommunikationssysteme unterbrochen sind. Es ist der Plan B, um unabhängig von anderer Infrastruktur zu arbeiten. Alô, compadre! Está no ar a terceira edição dos áudios informativos do Beiradão. Im Bundesstaat Pará haben sich inzwischen mehr als 150.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ein Ende der Pandemie ist noch längst nicht in Sicht. Im Schutzgebiet Terra do Meio läuft Hermes deshalb im Dauerbetrieb. Francis Naudo von ISA nutzt es, um ein wöchentliches Infopodcast an alle Gemeinden zu senden, die keinen Internetempfang haben. Und Hermes helfe dabei, die Quarantäne der indigenen Gemeinden zu garantieren, so lange wie eben nötig. A gente tem orientado o pessoal a permanecer nas comunidades e temos buscado apoio. Wir empfehlen den Menschen, in ihren Gemeinden zu bleiben. Und wir haben auch nach Mitteln gesucht, damit die Gemeinden tatsächlich im Wald in ihren Territorien bleiben und angemessen leben können. So haben wir den Versand von Nahrungsmitteln koordiniert und den Aufbau ambulanter Gesundheitszentren. Und wir halten auch die Auslieferung von Agrarerzeugnissen in den Gemeinden aufrecht, damit niemand gezwungen ist, in die Städte zu gehen. De vir para a cidade. Se tiverem alguma dúvida, faça igual ao seu Lauro. Envie sua dúvida e vamos responder no próximo áudio informativo. Aquele abraço aqui do Léo dos Cachorro. Até a próxima quinta-feira. Eu vivo na floresta e nela eu me sinto bem. Eu tenho amor a ela igual o outro não tem. Por isso que eu tô dizendo, não faça isso não. Não derrube minha floresta, não bote ela no chão. Por isso que eu tô dizendo, não faça isso não. Não derrube minha floresta, que dói no meu coração. Die Schulleiterin hat zunächst beschrieben, dass die Mutter des Angeklagten nicht mehr Lehrerin an dieser Schule ist und auch insgesamt nicht mehr Lehrerin in Sachsen-Anhalt ist. Sie war dort angestellt, also keine Beamtin, und es soll einen Aufhebungsvertrag gegeben haben und damit ist das Arbeitsverhältnis beendet worden. Die Schulleiterin beschreibt, dass der Kontakt zwischen ihr und der Mutter des Angeklagten, die dort Lehrerin war, ein professionelles Verhältnis gewesen sein soll, also keine Freundschaft, keine enge Verbindung. Dennoch habe man eben regelmäßig miteinander gesprochen. Dabei soll wenig über Privates gesprochen worden sein. Die Mutter soll ihr erzählt haben, dass ihr Sohn, also der Angeklagte, Schweißen gelernt habe. Das soll der Schwager ihm beigebracht haben. Dass er sich mit Bitcoin beschäftigt habe, dass er den Koran gelesen habe, dass er sich im Internet über alles Mögliche belesen habe. Aus den Gesprächen, die die Schulleiterin mit der Mutter des Angeklagten geführt hat, wie sie herausgehört haben, ich zitiere jetzt einmal eine Formulierung von ihr wörtlich, dass der Angeklagte, wörtlich zitiert, negativ eingestellt sei. Gegenüber was? Gegenüber Migration und Asyl. Und dass er gegenüber auch nochmal wörtlich zitiert anderen Kulturen, die hier leben, negativ bis ablehnend eingestellt sei. Die Aussagen der Schulleiterin gehören zu den wenigen Aussagen, die wir bisher kennen aus dem Umfeld des Angeklagten. Umfeld in dem Fall jetzt nicht als Person, mit denen er ständig Kontakt hatte, sondern Umfeld im Sinne von selber Ort, Kontakt zur Familie jedenfalls, in dem Fall durch den beruflichen Kontext. Und trotzdem bleiben Merkwürdigkeiten nach dieser Aussage, die am Ende den Angeklagten ganz alleine stehen lässt, so als hätte er keinen Bezug zu dem Ort, in dem er gelebt hat, keinen Bezug zu den Menschen, mit denen er gelebt hat, keinen Bezug zu der Gesellschaft, in der er sich bewegt hat, sondern es bleibt einfach ganz vieles so stehen. Diese Schulleiterin war ja nur eine von verschiedenen Zeuginnen und Zeugen, die an diesem 7. Prozesstag gehört wurden. Danach folgte eine Reihe Beamte des Bundeskriminalamts. Vor allem ging es da um die Online-Aktivitäten des Angeklagten. Bisher ist das BKA, das Bundeskriminalamt, vor allem durch das aufgefallen, was es dazu nicht ermittelt hat. Hat sich das im heutigen Verhandlungstag so fortgesetzt? Das hat sich so fortgesetzt und deswegen können wir anfangen mit den Dingen, die wir dort tatsächlich erfahren haben. Es sind nämlich nicht so wahnsinnig viele. Wir haben dort erfahren, dass die Ermittlungen ergeben haben, dass der Angeklagte an ersten Versionen der Dokumente, die er dann vor der Tat veröffentlicht hat, schon ab Ende März 2019 gearbeitet hat. Das passt dazu, dass er selbst angegeben hat, dass das Attentat von Christchurch am 15. März für ihn der Moment war, endgültig selbst eine Tat zu planen. Er hat in seinen Aussagen dazu damals im Prozess gesagt, damit war für ihn klar, dass eine solche Tat möglich ist, auch für jemanden wie ihn. Und er dann also aus eher abstrakten Überlegungen dazu, einen Anschlag zu begehen, zur konkreten Planung des Anschlags übergegangen ist, den er dann tatsächlich begangen hat. Das war eine der Erkenntnisse, die man heute aus den Aussagen der BKA-Beamten entnehmen konnte. Ansonsten war in diesen Aussagen sehr viel zu hören, das weiß ich nicht, dafür war ich nicht zuständig, ich weiß auch nicht, wer dafür zuständig ist, oder wenn Fragen gar nicht mehr zu beantworten waren, die Antwort, das kann ich nicht beantworten, weil ich dafür keine Aussagegenehmigung habe. Da muss man kurz dazu sagen, dass Beamtinnen und Beamte an der Stelle eine Aussagegenehmigung ihres Dienstherrn brauchen, denn es besteht ja die Gefahr, dass sie Dienstgeheimnisse verraten könnten oder dass sie Dinge preisgeben könnten, die zum Beispiel das Bundeskriminalamt gefährden könnten. Ich meine, das ist nicht als Unterstellung, aber natürlich kann man den Verweis auf die Aussagegenehmigung auch ein Stück weit taktisch benutzen, wenn man einfach keine Antwort mehr hat, nicht antworten will oder sich unsicher ist, zu sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich diese Frage eigentlich beantworten darf, statt zu sagen, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Das ist zumindest eine denkbare Variante, weswegen wir diesen Satz so oft gehört haben an diesem 7. Verhandlungstag. Dazu muss man sagen, mit den Ermittlungen gegen den Angeklagten waren zwischenzeitlich in der Spitze 270 Beamtinnen und Beamte beim Bundeskriminalamt beschäftigt. Also wirklich sehr, sehr viele Personen. Trotzdem hat sich am 7. wie schon am 6. Verhandlungstag anfänglich gezeigt, dass es sehr schwierig ist, selbst für die Nebenklage, die ja die Akten vorliegen hat, genau nachvollziehen zu können, wer da eigentlich was ermittelt hat, gerade zu den Online-Aktivitäten und wer da eigentlich zu was kompetent aussagen kann. Und das macht natürlich die Befragung unglaublich mühsam und führt dazu, dass der Erkenntniswert auch nicht besonders groß ist. Denn einer der Beamten muss zwischenzeitlich zum Beispiel sagen, dass er den Begriff Imageboards erstmal gegoogelt hat. Dann gibt es Beamte, die Vermerke schreiben darüber, was irgendwie Online-Aktivitäten der extremen Rechten angeht, die so ungefähr sind, die so allgemein sind, dass sie für die konkrete Tat kaum brauchbar sind und dass sie in ihrer Analyse weit hinter dem zurückbleiben, was in der Fachpresse dazu veröffentlicht wird, bis hin zu allgemeiner medialer Berichterstattung, geschweige denn zu dem, was auch Stand wissenschaftlicher Forschung dazu ist. Und Alexander Hoffmann, Rechtsanwalt in der Nebenklage, hat schon am 6. Verhandlungstag darauf hingewiesen, Vermerke, die nicht brauchbar sind, haben konkrete Folgen, gerade in einem so großen Ermittlungsverfahren, also bei in der Spitze eben 270 Beamtinnen und Beamten, wird ja aus der Akte heraus weitergearbeitet. Der eine bezieht sich auf den Vermerk des anderen. Das heißt, wenn diese Ermittlungsergebnisse nichts können und wenn sie nicht einschätzen, was relevant ist und was nicht relevant ist, wenn sie sich Quellen nicht richtig anschauen, wenn sie sich Seiten nicht richtig anschauen, wenn sie sich Imageboards nicht richtig anschauen, dann wird der nächste Beamte oder die nächste Beamtin, die daran weiterarbeitet, daraus ja auch keine Ermittlungsansätze ableiten, wenn schon die Vorlage nichts kann. Das heißt, das ist auch ein veritables Problem dafür, wie diese Ermittlungen geführt werden und wie erfolgreich sie eigentlich sein können. Um das nochmal zu illustrieren, im 7. Prozesstag sagt eine Frau aus, die für das BKA beschäftigt ist, die dort keine Beamtin ist, und ihre Aufgabe war, das Gaming-Verhalten des Angeklagten auszuwerten. Dazu hat die Staatsanwaltschaft, also der Generalbundesanwalt, Auskünfte eingeholt bei den Betreibern der Spieleplattform Steam. Und die haben also eine ganze Reihe von Daten übermittelt. Aus den Daten kann man sehen, was für Aktivitäten der Angeklagte bei Steam bei dieser Spieleplattform hatte. Also welche Spiele hat er gespielt? Etwas mehr als 40 Spiele. Man kann aus den Auskünften offensichtlich auch sehen, wie viele Stunden hat er diese Spiele gespielt. Was man nicht sehen kann, weil das offenbar nur 14 Tage gespeichert ist, sind Chatinhalte mit anderen Spielerinnen oder Spielern. Dazu lässt sich nicht so viel sagen. Jetzt hat diese Beamtin also diese Auskunft vor sich und soll sie auswerten und wird dann gefragt, haben sich diese Spiele denn mal genauer angeguckt? Haben sie so ein Spiel vielleicht mal gespielt? Was passiert denn in so einem Spiel? Auf keine dieser Fragen hat sie irgendeine Antwort, sondern sagt dann, naja, sie hat da recherchiert. Recherchiert soll in dem Fall wohl auch bedeuten, sie hat es halt einfach gegoogelt. Und dann gibt es eine Situation von Befragung und Antwort. Ein Rechtsanwalt der Nebenklage, genau, eine Rechtsanwältin der Nebenklage fragt sie, ob denn irgendjemand beim BKA, also beim Bundeskriminalamt, Kenntnis davon hat, wie Steam und wie Gaming eigentlich funktionieren. Was ja spannend ist für die Frage, wie kann ich sowas überhaupt auswerten, weil dazu muss ich ein Grundverständnis davon haben, worum es hier eigentlich geht. Antwort der Zeugin, bin mir nicht sicher, ob das von meiner Aussagegenehmigung gedeckt ist. Die Richterin sagt dazu, kann sie auch nicht beurteilen. Rechtsanwältin fragt nochmal nach, aber das Bundeskriminalamt hat sie, die keine Ahnung von Gaming und von Steam haben, damit beauftragt, das Gaming-Verhalten des Angeklagten auszuwerten. Und die Zeugin antwortet mit Ja. Und das ist ein Beispiel dafür, was wir am 7. Prozesstag sehen konnten, wie das BKA hier ermittelt hat oder eben auch nicht ermittelt hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass von den 270 Beamten vielleicht einfach 10 wirklich Ahnung hätten, dann wären sicherlich nochmal ganz andere Ermittlungen möglich gewesen und ihnen auch überhaupt ganz andere Ansätze erst in den Kopf gekommen. Dass problematisiert wird, wie das BKA ermittelt hat oder wie es eben auch nicht ermittelt hat, das ist schon an Prozesstag 6 passiert. Du hast es angesprochen, auch am Rande des Prozesses im Interview mit Radio Korax hat Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann Kritik geäußert an der Art und Weise, wie diese Ermittlungen anscheinend geführt wurden durch die BKA-Beamtinnen und Beamten. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht die Vorsitzende Richterin um mit diesen BKA-Beamten, die geladen sind, die aussagen sollen. Und es zeigt sich da oftmals anscheinend, okay, sie sind nicht kompetent zu sprechen zu den Sachverhalten, zu denen sie geladen sind. Oder es gibt eben andere Kritik, die man äußern müsste. Der Umgang der Vorsitzenden Richterin damit ist sehr ernüchternd. Sie betont immer wieder, dass sie selbst ja auch keine Ahnung hat von diesem Internet, dass sie jetzt froh ist, dass mal jemand da ist, der was dazu sagen kann. Also sie schreibt den Beamtinnen und Beamten durchaus Kompetenz zu und sie erhofft sich von ihnen offensichtlich durchaus auch kompetente Antworten. Ich habe mich im Zuhören an diesem 7. Prozesstag gefragt, wenn man so ein Verfahren führt, leitet als Vorsitzende Richterin, diese Akten kennt, sie aufschlägt und sieht, es entblättert sich dort eine ganze Alltagswelt des Angeklagten vor einem, die einem selbst verschlossen ist, weil man weder die technischen Kenntnisse hat, noch diese schwieriges Wort, aber Internetkultur kennt, noch einem diese rechte Szene-Kommunikation im Netz irgendwas sagt, dann gibt es ja Möglichkeiten, sich zu informieren. Und zwar nicht ausschließlich, indem man BKA-Beamtinnen aussagen lässt, sondern ganz viel von dem, was Grundvoraussetzung wäre, um zu verstehen, welche Relevanz die Online-Kontakte des Angeklagten für ihn haben, kann man aus Zeitungsartikeln entnehmen, kann man aus Recherchen entnehmen, kann man aus Berichten auch großer, leicht zugänglicher Medien entnehmen. Das ist kein geheimes Wissen, sondern das sind am Ende fast zum Teil kleine Milieustudien über einen Teil extrem rechter Subkultur im Netz. Das ist hier offensichtlich nicht passiert. Auch das wirft, finde ich, Fragen an die Verhandlungsführung in diesem Prozess auf. Und um das kurz zuzuspitzen, hätte sich der Angeklagte bei seiner Tat auf einen Kumpel aus einem Schießstand bezogen, dann hätten wir wahrscheinlich tagelang in diesem Prozess uns damit auseinandersetzen müssen. Wie war da das Verhältnis? Was ist denn da eigentlich passiert? Bei den Online-Kontakten passiert all das nicht so, als wäre das keine Realität im Alltag von Rechtsextremen. So als wäre das irgendwas, was in so einer Computerkiste passiert und die ist halt an oder aus, aber das setzt sich nicht so richtig fort in den Alltag. Dabei ist das prägend, ist das entscheidend für die Radikalisierung, ist auch der Bezug ja auf andere rechtsextreme Attentäter entscheidend dafür, wie der Angeklagte seinen Anschlag ausgeführt hat oder warum er ihn überhaupt erst begangen hat. Hier fehlt im Prozess an vielen Stellen eine vernünftige Wahrnehmung davon oder überhaupt nur eine realistische Wahrnehmung davon, was extrem rechte Realität im Alltag hier bedeutet und was sie für Folgen hat. Wenn sich also ein fehlendes Verständnis oder man kann auch sagen falsches Verständnis der Vorsitzenden Richterin, die diesen Prozess führt, zeigt, dann wird nochmal umso wichtiger, wie die Nebenklage, die Anwältinnen, Anwälte der Nebenklage agieren in diesem Prozess. Das haben sie in den bisherigen 7 Prozesstagen oftmals getan durch ein intensives Wahrnehmen ihres Fragerechts und damit auch oft überhaupt erst wichtige Informationen ans Licht gebracht in der Befragung der Zeugen. Die Nebenklage besteht aber aus zahlreichen Anwältinnen und Anwälten und das hat sich heute auch gezeigt, dass es da auch einen Dissens gibt. Hier geht es um eine Situation, in der erneut ein BKA-Beamter vernommen wird als Zeuge. Der Beamte beschäftigt sich dabei auch mit der Frage, gibt es denn Bezüge zwischen dem Anschlag in Halle und dem Anschlag in Christchurch und kommt zum Ergebnis, dass er das nicht so richtig erkennen kann, dass also die Unterschiede überwiegen würde. Und da wird er immer wieder befragt, wie kann denn nun das sein? Dann räumt er ein, naja, dass man einen Bezug auch darin erkennen könne, dass der eine den Text des anderen gelesen hat, aber er bleibt dabei, die Unterschiede überwiegen. Das eine Manifest hätte ganz viele Seiten, das andere hat nur sehr wenige, das eine ist grafisch aufwendiger aufgemacht, das andere weniger. Beim einen sei irgendwie ein sehr, sehr klarer Antisemitismus zu erkennen, also in Halle, in Christchurch könne er das nicht so erkennen. Dann wird danach gefragt zu, haben Sie sich damit beschäftigt, um welche Ideologie es hier eigentlich geht und dass die strukturell antisemitisch ist? Wir sprechen also über The Great Replacement. Das ist das, was auf dem Dokument zu Christchurch draufsteht. Eine Verschwörungsideologie, in der es ganz lange ganz stark um eine vermeintliche Rolle von Jüdinnen und Juden geht. Diese Verschwörungsideologie hat über die Jahre gewisse Abwandlungen erfahren. Aber also spricht man darüber, spricht man automatisch auch über Antisemitismus. All das erkennt der Beamte offensichtlich nicht und bleibt dabei, nee, also hier sind irgendwie die Unterschiede größer. Eine Feststellung, die in der Wissenschaft niemand mitgehen würde, die auch in der ja vorhandenen Analyse, die bisher von verschiedensten Personen veröffentlicht ist, dazu niemand mittragen würde. Da ist also dieser Behördenvermerk im Bundeskriminalamt wirklich weit weg vom aktuellen Stand der Auseinandersetzung mit diesen beiden Anschlägen. Dazu stellen die Rechtsanwälte Alexander Hoffmann, Christine Pietschik, Dr. Kati Lang sehr detaillierte Nebenfragen. Und dann geht ein anderer Anwalt der Nebenklage da rein und weist sie darauf hin, dass aus seiner Sicht das doch nicht so richtig notwendig ist, was sie hier machen, ob man den Beamten sinngemäß nicht jetzt mal in Ruhe lassen könne und warum man sich denn jetzt so ausführlich mit Christchurch beschäftigen müsse, darum würde es doch in diesem Verfahren nicht gehen. Das ist schon einigermaßen ungewöhnlich. Der Rechtsanwalt, der sich hier so exponiert, ist Herr Siebenhühner, vertritt einen der Polizeibeamten, der auf der Ludwig-Wucherer-Straße durch den Angeklagten angegriffen wurde. Und Herr Siebenhühner stellt sich dann auf den Standpunkt, das ist hier nicht relevant für die Rechtsfrage im Prozess, nämlich für die Frage, hat sich der Angeklagte schuldig gemacht der Dinge, der er da angeklagt ist. Damit blendet er ja eine entscheidende Dimension aus, die im Übrigen natürlich juristisch relevant ist, nämlich die Frage nach der Tatmotivation und die Frage, wie der Angeklagte zu diesen Taten gekommen ist. In diese Kritik geht eine weitere Anwältin mit rein, Rechtsanwältin Levin, und dann gibt es dort Widerspruch von anderen Vertreterinnen und Vertretern der Nebenklage, die nochmal sehr klar und sehr deutlich erklären, warum es entscheidend ist zu verstehen, wie es zu diesen Taten gekommen ist, und dafür entscheidend ist, auch sich anzuschauen, wie die Ideologie des Angeklagten funktioniert, und dass es deswegen eben keine Nebensache ist, wenn ein Beamter des BKA eine absolute Falschanalyse trifft zu eben der Ideologie des Angeklagten. Trotzdem, an diesem 7. Verhandlungstag zeigt sich, aufgemacht durch Herrn Siebenhühner, dort ein Dissens in der Nebenklage. Ich bin mir nicht sicher, ob Herr Siebenhühner bewusst war, was er damit eigentlich gemacht hat. Er ist derjenige, der an diesem 7. Prozesstag die Nebenklage zum ersten Mal nicht mehr als geschlossen gezeigt hat. Sein Punkt, den er noch so draufsetzt, ist: In dieser Beschäftigung mit der Ideologie würde man ja nur dem Angeklagten eine Freude machen, und verwechselt aber an der Stelle, dass es hier um Analyse geht und nicht um Transport der Ideologie. Es gibt auch eine Reaktion der Richterin darauf. Und die finde ich relativ sprechend, denn die Richterin sagt, ja, da muss ich jetzt also auch mal sagen, Christchurch, da ermitteln ja nun die Behörden in Neuseeland. Das ist natürlich richtig. Das ist auch nicht der Punkt der Nebenklageanwältin, die heute so detailliert nachgefragt haben. Die wollen ja nicht den Anschlag in Christchurch aufklären, sondern die wollen aufklären in diesem Verfahren, was hat Christchurch mit dem zu tun, was am 9. Oktober in Halle geschehen ist. Die Aussagen der Beamten des BKAs haben gezeigt, dass das BKA hier offensichtlich nicht nur blinde Flecken hat, sondern strukturell nicht in der Lage ist, das richtig auszuermitteln, geschweige denn es richtig zu analysieren. Insofern bleibt ja gar nichts anderes, als dass Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage diese Fragen aufwerfen.